This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Herzlich willkommen bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Euer Moderatorenteam des Vertrauens ist wieder am Start. Adrian Warne und Franz Hahnemann mir gegenüber. Aber wir sind heute nicht allein da. Denn mir gegenüber, das Wort zu laut, sitzen unsere zwei Gäste. Stellt euch mal bitte vor. Ja, hallo, ich bin Edeka und ja, ich bin heute hier für einen schönen Abend. Ja, bei mir ist das so ähnlich. Ich bin El Gordo. Ja, ich bin auch heute Abend hier. Mal gucken, was passiert, ne? Und ihr beide seid hier in eurer Funktion als Rap-Musiker in erster Linie. Richtig, ja. Könnte man so sagen. Und da gibt es einige Musik von euch zu hören? Ja, hoffe ich. Na? Ja, es steht ja in einem. Wir haben ja sogar einen gewissen, bestimmten Grund, warum ihr hier seid. Und zwar steht ja eine neue Release an. Ach ja, ja, richtig. Genau. Da gibt es so ein Album demnächst von mir, von El Gordo. Und das wollen wir heute Abend hier mal so ein bisschen vorstellen. Ist noch nicht so viel von fertig, aber ja, wollen wir mal gucken. Ihr könnt euch einen ersten Einblick machen. Und wie jedes vernünftige Album wird dein Album auch ein Intro haben. Und, richtig. Das werden wir jetzt anhören und da ist ein interessanter Gast drauf zu hören. Ja, das Intro beginnt, ein Kollege von mir aus Bremen, Flowing Mo, vielleicht kennen ein paar Leute den. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, da mit ihm mal zusammenarbeiten zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir unterbrechen den normalen Sendebetrieb für eine wichtige Mitteilung. El Gordo und sein DJ Husan sind wieder auf der Straße. Yeah, he's back, das M-Monster, El Gordo. What? In den ersten Jahren war er bespuckt und verachtet, doch er gab nicht auf und machte sich mit aller Kraft fit. Auftrieb gab ihm dagegen Wind der Hater, bis sich die Zeiten änderten, heute will ihn jeder. Entweder oder, ganz oder gar nicht. Er hat das Mic vor der Brust und bumst dich spanisch. Hip ist nicht nur so ein Gerücht, da halt nicht jede Wette. Ich hab gehört, es gibt ne richtig fette Mischkassette. Yeah, danke Immo, ich werd mein Bestes geben. Word, das ist der Sohn seines Vaters mit dem heiligen Pathos. Und es liegt in der Luft, so als wäre es Schascho. Von Bremen bis nach sitz ich jetzt auf dem Thron. Und ich geiße mich selbst, als wäre ich Gottes Sohn. Es ist ungewöhnlich, aber auch unumstößlich. Denn ab jetzt wird die Erde nie mehr rund und fröhlich. Gott ist jetzt back und hat War am Gepäck. Ich will so lange Krieg, bis dein Vorbild verrät. Wenn der Orbit beteckt, wie bei Herrschaft des Feuers, mach ich, was kein Herrschaft, was du auch beteuerst. Und was du auch redest, zu wem du auch betest, ich baue alles weg, so wie Bader Mercedes. Die Lava im Penis, als wär ich Vulkan. Sie fließt in deinen Mund, in den Magen und Darm. Junge, gleich wird dir warm und du spürst meine Wut. Diese wichtigste Zutat für kochendes Blut. I wonder, cool. the one and only Mike Titan. El Gordo mit seinem fetten Intro zu seiner neuen LP. Wie wird sie überhaupt heißen? Hat sie schon einen Namen? Wer? Deine LP. Ach so, ja, richtig, natürlich. Wie jedes Album hat auch mein Album einen Namen. Es wird den Titel Arbeiterklasse tragen. Sehr interessant. Du hast uns im vorher, vor heute, hast du uns ja schon mal was vorgespielt und was darüber erzählt. Und du hast immer gesagt, es wird einige Leute sehr überraschen. Denn du als MC El Gordo hast schon einige Releases und bist doch schon so ein bisschen bekannt hier in Bremen und in Nordwestdeutschland. Und du hast immer so gesagt, ja, das ist so ein bisschen anders als die Sachen, die du bisher gemacht hast. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, habe ich einfach schlicht und ergreifend gelogen. Nein, Quatsch. Das Ding ist, ja, was heißt was anderes? So, also ich denke, ich habe bisher immer nur kleinere Facetten von mir als Künstler nach außen getragen sozusagen. Und das Album wird auf jeden Fall mal so ein bisschen was das Ganze so ein bisschen kompletter umreißt sozusagen. Mhm. So könnte man das vielleicht auf den Punkt bringen, wenn man wollte. Edeka, du sitzt ja hier jetzt als quasi in mehrfacher Funktion, kann man so sagen. Du hast ja einmal für uns multiple Persönlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Du hast mal für uns ja den Aufkleber gemalt. Hier nochmal Dankeschön. Ja. Dann hast du jetzt auch deinen Preis erhalten. Dann ein Bier, so ein Oktoberfestbier. Genau. Dann rappst du ja selber. Ja. Und du produzierst auch Beats und mischt sogar das Album ab von El Gordo. Ja. Alles richtig wiedergegeben. Richtig, alles. Okay. So sieht's aus. Was machst du schon am längsten von all den Sachen? Womit hast du angefangen? Eigentlich alles gleich. Ne? Komplett? Also, na, mal, du hast quasi mal ein bisschen eher so. Also, okay. Ein bisschen viel eher. Eigentlich. Aber auf jeden Fall so erst angefangen zu malen und dann irgendwann kam die Musik, also komplett dazu, alles ausprobiert halt, Beats machen und abmischen. Also auf jeden Fall. Alles klar. Du hast jetzt auch ein paar Tracks mitgebracht, was werden wir als erstes hören von dir? Als erstes, ich habe noch gar keinen richtigen Namen, ich nenne das jetzt spontan Nick zu den Beats, beziehungsweise Nick zu den Rhymes und das hören wir uns jetzt einfach an und das ist ein bisschen funky, flowig und cool so. Also check das aus. Sagen würde man, ich feier den Track hier. Rap Stack fest, nennt mich den Karren aus dem Dreckzieher. Jo, ich bin stolz drauf, Brust raus, endlich finde ich mein Weg abseits der Piste, ich denke, also bin ich. Jo, ich schon toll, ihr rollt auf ausgebauten Straßen, ich über nen Feldweg, doch will genau das haben, denn ich weiß ganz genau, das Biss ist wie ein Goldrausch. Am Anfang suchen alle, nur bleibt da der Erfolg aus. Plötzlich mutiert euer Label zu einer Geisterstadt. Nirgends hängt Plakate, weil keiner Geld für Kleister hat. Da kommt's aus Ruf, wenn man von Anfang an weiß, wo man auch in schlechten Zeiten langfahren kann. Check meinen Gedankengang, Rap braucht kein Bling Bling. Ich will einen coolen Verse und einen Hook zum Mitsingen. Die Hits klingen heute meistens gleich, weil ihr ganzen Hongs am beiden seid. Nick zu den Rhymes von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den leb ich ja. Nick zu den Beats von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den leb ich ja. So sieht's aus, ich reime nur des Raps wegen. Beats werden geklaut, zurückgeklagt auf Rechts wegen. Rap ist nur noch Geld, deshalb bastel ich selbst. Denn geklautes Geld ist dreckig und verpestet die Welt. Denn bei Eigenarbeit hab nur ich die Finger drin. Keine Fertigbackmischung, das ist Hausmannskost mit Swing. Mit Funk und Flow, bis ich alles super smooth find. Jedes Reinheitsgebot, da kommt nur rein, was gut klingt. Dein Open Rap gegen Mikrowellen. Für jeden, der beitet, kommt das wie eine Schelle. Auf die Schnelle mache ich prinzipiell nix. Man will hier und da Prop und Augen, die gibt's an vor Freude, weil ich jemandem aus der Seele sprech. Das ist geiler als Beef, Mann, na kommt, gebt jede recht. Also lehnt euch zurück und genießt das Tape. Doch vergewissert euch vorher, dass der Player auf Repeat steht. Nick zu den Rhymes von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den leb ich ja. Nick zu den Beats von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den lebe ich ja. Nick zu den Rhymes von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den lebe ich ja. Nick zu den Beats von Edeka. Vergesst den anderen Scheiß, der geht eh nicht klar. Von den viel besungenen Scheinen hab ich zwar weniger, doch ich habe einen Traum und für den lebe ich ja. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland bei uns im Studio, MC El Gordo und Edeka. Jo. Hallo, Franz. Ist an? Mach mal die Kopfhörer lauter, bitte. Ist an. Ich höre mich überhaupt nicht. Wir haben doch keine Zeit. Na ja, egal. Ich auch nicht. Ich höre euch ganz klar und deutlich. Das ist mein Kopfhörer im Arsch. Mhm. Ja. Technik. Komm, du darfst mein Mikro mit benutzen. Ja, super. Oh, jetzt höre ich mich. Oh. Wisst ihr, wie schlimm es ist, wenn man sich selber nicht hört? Ja, ich kenne das. Als MCs kennt ihr das bestimmt auch auf der Bühne. Ja, und so. Ab und zu. Ja. Hey, Edeka, ich habe letztens einen Artikel in der Emder Zeitung gelesen. Ja, ich auch. Du auch, erst dachte ich mir schon. War das irgendwie in der Wochenendausgabe oder so, ne? Ja, Samstags so, was alle Samstags kriegen, so, so Mittwochs oder Sonntags. Ne? Und das war ein Artikel über JFK und dich. KFJ. Alter. Ja, keine Ahnung. Ja, es war auf jeden Fall, also Kai war da ja alleine und ja, ich möchte da gar nicht so viel zu sagen. Ich fand den Artikel nicht gut. Ich möchte jetzt hier nichts mehr weiter dazu sagen. War schlecht. Na, das war genau die Sache, die uns nämlich interessiert hat, weil wir uns schon gedacht haben, dass ihr euch vielleicht durch den Artikel nicht so gut repräsentiert fühlt, wie das denn zustande gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das liegt daran, dass der Mensch, der den Artikel geschrieben hat, sicherlich eher etwas älteren Leuten beibringen wollte, wie das alles funktioniert und so. Das versucht man, glaube ich, jedes Mal, wenn man das so schnell abhaken will, dass man eben noch Rap erklärt kurz vorher. Und na, deshalb, ich fand ihn nicht gut. Naja, der hat ja schon auch richtig versucht, die Hip-Hop-Kultur so ein bisschen zu erklären in drei Sätzen, was natürlich gut schiefgegangen ist. Ja. Hypnotischer Sprechgesang. Computermusik. Ja. Grenzwertig. Ganz grenzwertig. Ja. Aber wenn wir gerade Computermusik gehört haben, ihr arbeitet doch sicher auch mit Computer, oder? Wo baut ihr eure Beats? Mache ich am PC, bloß Computermusik hört sich, naja. Er hat es auch mit Techno irgendwie in Verbindung gebracht. Das ganze Ding, wenn man sich das durchliest, hat man überhaupt kein Plan. Ja, das war ziemlich wirr. Gut, reden wir über was anderes. Hä? Das ist gut. Da waren wir gerade bei der Hip-Hop-Kultur und ihr seid beide auch mit Graffiti verbunden. Ich meine, für euch ist das schon mehr als nur Rap-Musik, oder? Auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Ich meine, das haben uns solche Leute wie Torch oder was weiß ich, die haben uns das früher ja eingeprügelt, dass man das so als Kultur halt sehen muss. Und die drei Säulen, oder gibt es vier? Fünf mittlerweile, glaube ich. Fünf, ja. Miet ist auch dabei, gut okay. Gesagt. Oder so. Ja, also das gehört schon irgendwie alles zusammen so. Und bei mir hat es auch ganz klar so mit Graffiti angefangen. Und erst viel später dann mit Rap-Musik. Ja, dann hören wir noch einen Tune an, sag den mal durch. Sag du mal durch. Ach nee, ich, ist ja ein Track von mir. Ja, ein Track von meinem Album, den ihr euch auch bei MySpace anhören könnt. Glaube. Ja, ich glaube, jetzt kommt Glaube. Ein sehr nachdenklicher Track. Yeah, that's ist El Gordo. 2006 bei Ede im Studio. Manche tragen das Kreuz um den Hals und den Teufel im Leib. Check das. Ich hab nach oben geschaut und an den Himmel geglaubt. Doch dieser Glaube an Gott hat meine Sinne geraubt. Bin zwar als Heide geboren, doch hab den Glauben gesucht. Ich hab ihn wieder verloren und an den Glauben verflucht. Von einer Sekunde auf die nächste in einem Krankenhaus. Vielen Türen ins Schloss und gegen Lampen aus. Mit meiner blanken Faust schlug ich den Puls von den Wänden. War am Ende allein mit meinen blutigen Händen. Es war ein sonniger Tag, an dem ein Teil von mir starb. Es war, als stünde ich selbst vor meinem eigenen Grab. Wollte Gott mich verhöhnen oder Schmerzen gewöhnen. Zeigte so seine Liebe den verlorenen Söhnen. Mann ist Gott zu beschäftigt, fühlt sich von mir belästigt. Mich blasphemisch zu nennen, das ist sicher berechtigt. Das ist sicherlich trefflich, doch zum ersten Mal Absicht. Wenn ihr wollt, mach ich auch für den Teufel eine Abschrift. Es kommt von innen raus, aber nicht von oben runter. Also heb deine Faust und dann gib den oben Zunder. Etwas Feuer, harte Worte und dann lass die Kirchen brennen. Schreib an jede Pfaffenpforte, dass wir ihre Lügen kennen. Es kommt von innen raus, aber nicht von oben runter. Also heb deine Faust und dann gib den oben Zunder. Etwas Feuer, harte Worte und dann lass die Kirchen brennen. Schreib an jede Pfaffenpforte, dass wir ihre Lügen kennen. Ich las die heilige Schrift, doch war kein kleinlicher Christ. Die Kirche hatte mein Leben nie im eisigen Griff. Ich schmeiß den schreibenden Stift dir dennoch gerne entgegen. So wie seinerzeit Luther, um das Volk zu bewegen. Schlage Thesen auf dem Beat, um sie dann zu belegen. Euer Gott wird euch nicht helfen, ihr könnt noch so viel beten. Ich kann die Kirche nur hassen und will sie hinter mir lassen. Denn ich kann und will einfach ihre Lügen nicht raffen. Mann, es gibt keinen Satan und es gibt keinen Gott. Ich glaube nur an meinen Vater, bis das Herz nicht mehr klopft. Ich hoffe, dass du das hörst und ein bisschen stolz bist. Ich bin mir sogar fast sicher, dass du das von mir wolltest. Ich will mein eigener Herr sein und mein eigener Jesus. Will ich zu Adam und Eva und auch nicht zu Petro. Denn ich glaube nur an dich, wie mein Vater es lehrte. Nur der Glaube an dich verleiht dir wahrliche Stärke. Es kommt von innen raus, aber nicht von oben runter. Also heb deine Faust und dann gib den oben Zunder. Etwas Feuer, harte Worte und dann lass die Kirchen brennen. Schreib an jede Pfaffenpforte, dass wir ihre Lügen kennen. Es kommt von innen raus, aber nicht von oben runter. Also heb deine Faust und dann gib den oben Zunder. Etwas Feuer, harte Worte und dann lass die Kirchen brennen. Schreib an jede Pfaffenpforte, dass wir ihre Lügen kennen. Yeah, Coast to Coast. Und ich bin auch zurück. Mein Mikrofon hat sich wieder gefangen. Wir haben heute zwei Gäste da. Die, die schon länger dabei sind, die wissen das. Alle, die neu eingeschaltet haben, wissen es jetzt auch. Links neben mir sitzen El Gordo und Edeka, MCs, Writer und Menschen aus Ostfriesland. Nein, nicht aus Ostfriesland, direkt. So kann wo kommst du her? Sagen. Ich komme aus Bremen eigentlich. So, da lege ich auch immer noch auch nach zwei Jahren Wert drauf. Ja, okay. Das haben wir auch schon live gemerkt, wo wir dich das erste Mal gehört haben hier. Da kam dann immer keiner bumst mit Bremen Nord. Ach, das ist Vergangenheit. Siehst du, das ist wieder so ein Ding. So auf dem neuen Album, sowas wird man da nicht mehr hören. So. Okay. Aber dann würde mich auf jeden Fall interessieren und die Hörer vielleicht auch, was es bis jetzt von dir an Releases gibt. Also auf festen Datenträgern, auf CD oder so. Ja, es gibt von 2003 gibt es meine Verehrt und Bespuckt EP. Ein Jahr später, ungefähr ein Jahr später, nicht ganz, ist noch eine EP rausgekommen. Titten, Tod und Teufel hieß die. Ja, das sind so meine beiden Solo-Werke, könnte man sagen. Dann kam, ich weiß gar nicht, 2005 kam eine Single, 1000, mit Team Taktik zusammen. Und ein Video haben wir zwischendurch mal gedreht. Und ja, das haben wir auch so auf DVD rausgehauen. Ich glaube, das war's. Also schon Vollzeit dabei eigentlich, ja? Ja, eigentlich nicht so. Wäre schön, wenn es mehr wäre, würde ich sagen. So. Ich meine, im Moment, so die ganzen Rapper haben total viel Output im Moment. Ich weiß nicht, wenn ich mir so einen Künstler wie Prinz Pi irgendwie angucke, der macht da in einem halben Jahr zwei Alben oder so. Wäre schön, wenn ich irgendwie die Zeit hätte, so viel Energie in meine Musik reinzustecken. Wo geht die Energie sonst noch hin? Immer in die Frauen. Nein, keine Ahnung, was das Leben halt so hergibt. Ne? Man muss arbeiten auf jeden Fall. Deswegen halt ja auch Arbeiterklasse. So nebenbei versuche ich noch ein bisschen was aus mir zu machen, zu studieren und so. Und ja, man kann sich da ja jetzt nicht so auf die Musik alleine berufen, wie das vielleicht viele Leute tun oder gerne tun würden. Man muss da ja schon ein bisschen bodenständig bleiben und ja, erstmal gucken so. Mhm. Tja, eine Frage hätte ich auch noch, und zwar, wie sieht es so aus? Seht ihr euch mehr so als Texteschreiber, die ihr vor euren Blättern sitzt, oder mehr so als Studio-MC, der dann ganz tighten Rap für sein Album aufnimmt? Und oder wie wichtig ist die Live-Geschichte für euch, live vor Leuten aufzutreten oder auch mal zu freestylen? Ja, ich bin nicht so der Freestyler. Ja, ich auch nicht. Also ich meine, Live-Performances sind wichtig. Vor allen Dingen mit meiner Crew, mit Team Taktik, so, wir treten unheimlich gerne live auf und wir brauchen das auch. Aber Freestyle, das ist absolut nicht mein Ding, noch nie gewesen. Also was Text angeht, da setze ich mich lieber zu Hause irgendwie nachts hin und roll mir einen Baum und schreibe dann halt meine Texte so. Mhm. Ja, und Edeka, was Text angeht, hören wir gleich noch was von dir. Auf jeden Fall. Ihr hört jetzt Pizza von mir und das ist das übertriebenste Fressflash-Lied, das es gibt. Also viel Spaß. Oh, bitte versuch nicht zu stressen. Ich sitz hier rum, will in Ruhe essen. Nein, nein, hier will keiner Ärger. Der Mörder ist doch immer der Gärtner. Ich seh bei dir keine Gießkanne, keine Schaufel, keine Stiefel an den Füße. Liebe Grüße, geh nach Hause, verhau deine Süße. Aber mich nicht, ich will chillen, mich hier nicht fetzen wie die Willen. Sieh her, ich genieß ne Pizza, so ne riesengroße, goldbraune mit ner Käseschicht. So ein Fingerdick, noch ganz flüssig, mein Finger dippt. In die Mitte nimmt ein Schinkenstück, ich werf dich damit ab, du gehst ein Stück zurück. Jetzt bist du wütend und willst mich verhauen und mir danach meine Pizza klauen. Du rennst auf mich zu, doch bist besoffen, hast dich mich so an den Tisch getroffen. Oh, wie schade, und dein armer Arm ist gebrochen, ich soll dich zum Arzt fahren. Doch ich hab grad keine Zeit, du. Ich ess grad ne Pizza, weißt du. Auch wenn's mir leid tut, ich kann jetzt nicht. Das muss erst alles auf, selbst den Rand der sich. Oh, mir fällt grad ein, ich muss zu meiner Kleinen. Denn mit der würde ich liebend gern die Pizza teilen. Danach nimmt sie mich in den Arm und fragt mich so, wo war's den ganzen Abend? Ich erzähl ihr das mit dir. Sie lacht sich schlapp, während sie mich massiert. Stör mich niemals beim Essen, Mann. Was fängst du überhaupt zu stressen an? Wolltest du noch niemals was zu essen an? Und plötzlich fängt wer zu stressen an? Ja, siehst, das musst du begreifen, Mann. Beim Essen fängt man niemals zu streiten an. Waffenschein brauchst, Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab und merkt es erst, wenn ihr keine Kraft zum Ändern habt. In diesem Leben inszeniert als Hindernislauf die Live-Game-Show, für die du einen Waffenschein brauchst, Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab und merkt es erst, wenn ihr keine Kraft zum Ändern habt. Mein Geist trinkt nach Kräften, kämpft gegen das Vergessen, der Erdball ist verpestet von weltlichen Interessen. Natur lässt sich messen, dieser Spuk wird sich rächen. Menschen werden durstig nach Drogen, Sex und Action. Die Besten der Besten reißen Deals ohne Grenzen. Ertränken das Gewissen in beschissen weißen Westen. Um Luxus zu verfechten, wird geknechtet bis zum Letzten. Wer meint, dies sei nicht rechtens, wird belächelt und geächtet. Niemand will sich wehren, denn Denken wäre kompliziert. Lieber vegetieren wir in lebenslanger Habgier. Viele bleiben träge, bis der Aktienfonds stagniert. Daher fürchten wir den Bären, aber reiten den Stier. Es ist das Leben inszeniert, als Hindernislauf. Die Live-Game-Show, für die du einen Waffenschein brauchst. Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab. Und merkt es erst, wenn ihr keine Kraft zum Ändern habt. In diesem Leben inszeniert, als Hindernislauf. Die Live-Game-Show, für die du einen Waffenschein brauchst. Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab. Und merkt es erst, wenn er keine Kraft zum Ändern hat. Somit bleibt Output geistig nahrhaft für jeden, der noch Bedarf hat. Nach wahrer Urteilskraft, die sich mittlerweile rar macht. Euer Weltbild basiert auf Fata Morganas. Dein Verstand sagt bestimmt, der Junge schickt Paras. Doch ich schreibe nur Zeilen, die meinen Geist befreien. Weil um mich mein Weit alles nach Vergeltung schreit. Die ganze Nation ist so extrem Akku aufgeheizt. Im Staatsapparat geht das voller Marsch vorbei. Er vertraut lieber auf seine Volksgruppe TV. Für einsame Seelen stellt er Schicksale zur Schau. Um Massen rückzustellen, stehen Emotionen zum Verkauf. Als Basis der Gefühle, die kein Mensch braucht. Das ist das Leben inszeniert, als Hindernislauf. Die Live-Game-Show, für die du einen Waffenschein brauchst. Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab. Und merkt es erst, wenn ihr keine Kraft zum Ändern habt. In diesem Leben inszeniert, als Hindernislauf. Die Live-Game-Show, für die du einen Waffenschein brauchst. Augen zu und durch, ihr stumpft immer mehr ab. Und merkt es erst, wenn ihr keine Kraft zum Ändern habt. Ja, yeah, Augen zu und durch. Das war das Yalla Yalla Movement aus Oldenburg. Ihr seid immer noch bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Wenn ihr mehr vom Yalla Yalla Movement hören wollt, dann geht einfach auf deren Webseite yallayallamovement.de. Irgendwo ist da noch ein Bindestrich dazwischen, findet ihr schon raus. Da gibt es auch auf jeden Fall Tunes von denen runterzuladen, die sie selber produziert bzw. eingesungen haben. Die Instrumentale sind teilweise aus Köln oder von anderen Reggae-Produzenten. Außerdem gibt es dort ein paar sehr schöne Mix-Sets. Ja. Hier bei Coast geht es jetzt auch erstmal weiter mit so ein bisschen orientalisch beeinflusster Mucke. Das Album ist schon etwas älter, von 2003. Erschienen auf dem Londoner Label. Wie heißt das jetzt? Das heißt so wie ein Plattenladen dort. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ja. Genauso organisiert wie bei uns. Wir sagen es euch, wenn das Lied gelaufen ist. Ja, peinlich. Ja, mir fällt es jetzt auch nie ein, das ist immer das im Stress. Auf jeden Fall sehr schönes Album, produziert von Terry Hall und Mushtag. So, ich bin ja jetzt noch nicht so richtig durchinformiert drüber, aber der Mushtag oder Mushtag, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, der hat schon ganz lange bei einer britischen Rap-Gruppe mitgemacht, die auch so arabische Einflüsse hatten auf jeden Fall, und zwar Fundamental. Und der Terry Hall ist einfach wohl so ein Liedermacher, Komponist, Musiker. Und es sind noch sehr viele andere Leute dabei, die halt die Instrumente spielen. Da ist ein Rapstück dabei, einige verschiedene Sänger und Sängerinnen. Und es ist auch einigermaßen vielseitig, verschiedene Rhythmen drauf. Teilweise dubbig oder halt so richtig arabisch. Und wir hören uns das Titelstück an. Ja, mach doch mal an. Das heißt The Hour of Two Lights. Spannung steigt. Thank you. The Hour of Two Lights, und erschienen ist es auf dem Label Honest John's Records. Da erscheint auch so Afrobeat und verschiedene elektronische und handgemachte Musik. Ist das nicht auch ein Plattenladen in London? Ja, Mann. Ja. Das war aber nicht abgesprochen jetzt, ne? Hat er doch vorher gesagt. Ja. Ja, die hört halt wieder zu. Aufmerksam. Okay. So, wir kommen jetzt noch wieder zurück zu euch, von London wieder zurück nach Emden. Yeah. Und ihr habt jetzt, vielleicht sollten wir noch den Hörern erklären, warum jetzt, wir haben jetzt immer nur vom Album vom El Gordo geredet und vom Edeka alleine, warum ihr jetzt eigentlich auch zusammen hier seid. Ja, willst du denen das erklären? Ja, wir mögen uns echt so. Ja. Naja, also. Also platonisch natürlich. Ja, nee, wir möchten euch auch was vorstellen, was wir zusammen gemacht haben. Das ist unter dem Projektnamen WSD erschienen und hört es euch an. Es ist Wir sind Deutschland. Genau, wir sind Deutschland und hört es euch an. Das Exempel jetzt für euch alle da draußen. Junge, schau dich an, ich finde, ich könnte dein Daddy sein. Schau dich an, du Kind, passt dreimal in die Baggies rein. Erzähl mir noch so einen, ein Floh soll tight und dreckig sein. Ich steh nachts an deinem Bett und hör dich nach nem Teddy schreien. Meine nächste Phrase ist zwar etwas abgenutzt, doch ich hab Trains gebombt, da hast du Mamas Nippel hart gelutscht. Ich bin von deiner Art verdutzt, von diesen infantilen Rappern, denn man fängt nicht an zu sägen auf so instabilen Blättern. Und je höher Leute klettern, umso tiefer wird der Absturz. Mode Wellen schwül nicht runter, als wärst du auf Klone Kackwurst. Aber jetzt kommt meine Rasskurs. Bis ich mir das Mic schnapp und ich höchstpersönlich abmoch. Ich geb dir nen Sidekick, nen Round und nen Frontkick, nur weil ihr mich beitet und selber nix konntet. Jab, Punch, Axe-Kick, Uppercut und Low-Kick bereiten dir Schmerzen wie Pferde beim Profi. Ich tatuiere ein Exempel und schieß euch vor den Bug. Vor den Bug, Ficker. Wenn ihr den Kurs nicht ändert, dann fließt ab morgen Blut. Ich tatuiere ein Exempel und schieß euch vor den Bug. Vor den Bug. Wenn ihr den Kurs nicht ändert, dann fließt ab morgen Blut. Ihr seid schwitzende Spitze, euch auf Manga-Port sein Wichsen, euch den Arm aufschlitzen, ne Bitches ohne Hirn, Bitches hier ein Tipp für euch, weil euer Shit das Biss verseucht. Packt euer Zeugs und fahrt weit weg wie Harald Lloyd, weil es hapert euch. Labert euch sein Taktgefühl, ich trenn euch voll vom Weichsen, ihr habt die Stimmung abgekühlt. Ihr Spacken lügt wie gedruckt, ich drück den roten Schalter. Ihr fühlt euch eingeengt wie das Meer in Gibraltar. Ihr seid nach Falter, ich zieh euch an wie Lampen, zieh euch dann die Sneaker ab und weiß euch in die Schrank. Doch ich rase innerlich und offensichtlich gibt's ein bisschen Schranken. Gedanken, die ein bisschen Ego auf der Straße fanden. Nach kurzem Hochkommen wieder fallen wie das Zeug in Lavalampen und denken, sie seien hammerhart, weil sie bei Panik Gaza fahren. Doch das hier soll euch warnen, sonst raub ich euch den letzten Atem per Spaten. Beschlager das Schlagen. Ich tatuiere ein Exempel und schieß euch vor den Bug. Vor den Bug, Ficker. Wenn ihr den Kurs nicht ändert, dann fließt ab morgen Blut. Ich tatuiere ein Exempel und schieß euch vor den Bug. Vor den Bug. Wenn ihr den Kurs nicht ändert, dann fließt ab morgen Blut. Haben wir eigentlich schon mal durchgesagt, wann offizieller Erscheinungstermin des Albums sein wird? Haben wir noch nicht durchgesagt, weil es den noch gar nicht gibt. Aber so grob? Ja, so grob 2007. Okay. Also ich denke März. Ist cool. Gut. Edeka, du machst Beats. Jetzt haben wir gerade einen von dir gehört, der auf Samples basiert ist. Spielst du auch selber Instrumente, die du dann einsetzt? Oder arbeitest du nur mit, wie nennt man das denn, computergenerierten Sachen und Samples? Ich habe früher Gitarre gespielt, aber das hilft mir wenig, aber ich es ist halt unterschiedlich, mal benutze ich Samples und dinge nur die Drums drunter oder ich schneide Sachen halt klein und spiele damit dann neue Sachen ein. So, ich habe auch ein MIDI-Keyboard. Damit geht das super. Okay. Aber du hast auch so richtig musikalischen Background mit Gitarre und so. Ja, ich kann keine Noten lesen und okay. Ich kann nur Akkorde spielen, Gitarre halt. Das ist. Und ich habe auch echt keinen Plan. So, ich mache das einfach immer, wenn es gut klingt, ist es halt cool, ne? Ja, das reicht ja auch. Ja, ich hoffe, es klingt so cool. So ist es, ne? Jetzt sind ja Hip-Hopper immer engstirnige Leute, die nur Rap hören und irgendwie noch böse sind und so. Ja, Gangster. Ja, und also ich versuche auch jetzt so ein bisschen mehr in diese Gangster-Ecke zu gehen, weil ich denke einfach, damit werde ich mehr Erfolg haben. So. Und deswegen hast du jetzt auch einen Song aufgenommen mit E-Gitarren. Richtig, richtig, weil ich denke, das passt ziemlich gut so zu dem Jiggy-Sound so auf der Straße und so. Bisschen Bang. Naja, also ich habe, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, einen Punk-Rock-Song gecovert. Der ist irgendwie schon uralt, ich weiß gar nicht, Anfang der 80er, von der Band Slime. Und da hat der Producer Mr. Real, der hat da komplett das Instrumental neu eingespielt. Er hat erst versucht, da so ein bisschen was zu samplen, aber ist ja auch schöner, wenn das alles selber eingespielt ist, dann ist es ja so ein richtiger traditioneller Cover-Track. Ja, und der ist auch im Endeffekt geworden. Der Text ist gleich geblieben, ist halt übernommen worden und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich hatte dabei richtig, eigentlich so wie jetzt, so ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich bin halt irgendwie so mit dieser Musik aufgewachsen, so von meinen Geschwistern her und hab da irgendwie so einen wegbekommen, glaube ich. Ja, das Original hat welche Band gespielt? Habe ich das nicht schon gesagt? Vielleicht. Slime. This is dedicated to Germany's greatest punk rocker, Slime! Wo Faschisten und Mullis das Land regieren. Keinen interessieren, wo alle Menschen wie ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Gold sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesadler stürzt bald ab. Deutschland, wir tragen dich zu Grab. Wo Faschisten und Muldis das Land regieren. Wo Leben und Umwelt keinen interessieren. Wo alle Menschen ihr Ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Den Frieden sichern. AKWs und Computer das Leben verbessern. Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zu Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland, verrecke, damit wir leben können. Deutschland, verrecke, damit wir leben können. Deutschland, verrecke, damit wir leben können. Deutschland, verrecke, damit wir leben können. Deutschland! Hi, das war El Gordo mit seinem Deutschland-Lied. Nicht mit seinem, sondern dem gecoverten von Slime. Sehr fettes Ding. Ja, gefällt uns gut. Ja. Reggae, Punkrock, Rap. Richtig, ja. Man muss ja irgendwie Mut zum Risiko haben, oder? Nee, genau das sind die Sachen, die dann auch mal andere Leute zum Hip-Hop hören bringen vielleicht, ja? Zum Rap-Musik hören. Ja, ich hoffe. Also ich wünsche mir, wenn es irgendwo da draußen Fans gibt, nicht nur Fans aus dem Hip-Hop-Bereich. So. Das wäre irgendwie ein bisschen stumpf, oder? Mhm. So, Edeka, wie schmeckt das Bier, was du geschenkt bekommen hast? Das Bier ist super. Okay. Ja, ich mag's. Also ich habe erst gedacht, ein bayerisches Oktoberfestbier ist nicht so mein Ding, aber ihr habt mich umgestimmt. Killer. Ja, das freut uns. Ja. Jetzt bist du ja echt der Erste aus Schieße, den ich treffe, der rappt, Beats macht, malt und boselt. Ja, boseln. Manchmal boseln. Das flasht mich schon ein bisschen. Wie lange bist du echt schon der aktive Bosler seit wie vielen Jahren? Ich war zum zweiten Mal boseln. Alter, also Wahnsinn. Ja, voll, die Skills auch schon. Krass. Bist du im Verein oder was? Oder wie macht man sowas? Nee, wir waren mit unserer Schule unterwegs. Ein Schullandausflug oder wie man das nennt. Ach, heute war Wandertag oder was? Ja. Alter, na krass. Respekt. Und warst du erfolgreich? Wir haben gewonnen mit 3-0. Okay, wie zählt man da? Man wirft immer die Kugel vor sich her auf der Straße. Irgendwie ja, ich weiß es nicht. Ich werfe einfach immer ganz so weit ich kann und die anderen Leute sagen dann, das ist ein Punkt oder nicht. Also ich weiß es nicht. Alles klar. Ja, Gordo wollte noch jemanden grüßen. Haben wir gehört. So. Ja. Könnte man. Ja, achso, ich soll schon. Ja, ich möchte eigentlich nur in Osnabrück meinen DJ grüßen, DJ Husan, weil ohne ihn wird dieses Album nicht zustande kommen. Er macht einen sehr wichtigen Part auf diesem Album. Ich denke, ich weiß nicht, wen ich jetzt damit zitiere, aber irgendjemanden zitiere ich damit, wenn ich sage, eine Hip-Hop-Crew ohne DJ ist wie eine Heavy-Metal-Band ohne Gitarristen. Und deswegen Peace out an Husan und vielen Dank für die Zusammenarbeit. Edeka, auch Grüße loswerden? Ja, ich grüße alle Leute. Das ist so anfängt, Alter. Ja, nee, ich grüße so alle coolen Leute da draußen, die das hier jetzt gerade hören sollen. Mir fällt jetzt echt nichts Besseres ein. Ja, das ist schon cool. Na, die Leute freuen sich bestimmt. Ja. Ganz Hemden und meine Mami. Yeah. Adi, weißt du, hört man uns in 14 Tagen nochmal hier live über den Sender? Ja, macht man. So sieht es aus. Und dann... Vielleicht haben wir das noch gar nicht erwähnt, aber der Adi und ich, wir werden in absehbarer Zeit Ostfriesland verlassen. Aber Coast to Coast verlässt euch noch nicht, denn wir haben schon eine ganze Reihe von Sendungen vorproduziert. Das heißt, mindestens 4-5 Monate lang könnt ihr noch schön jeden zweiten Mittwochabend Coast to Coast dann hören. Ja, yeah. Und ich habe auch noch was zu verlosen. Ich habe noch einen Haufen CDs zu Hause rumliegen, die wir zugeschickt bekommen haben. Hm. Ja, wer ein paar CDs haben will. Ich dachte, die kriegen wir. Ja, du kannst, musst, wenn du anrufst gleich, kannst du auch welche haben. Ach so, ja. Ich habe kein Guter. Ja, die können wir auf jeden Fall noch raushauen. Und zwar, wenn ihr da irgendwie so ein paar CDs haben wollt, dann ruft ihr an 04921915576 oder ihr schreibt uns eine E-Mail coasttocoast@gmx.net. So sieht's aus, dann sage ich mal, erzähl. Aber die Leute wissen doch jetzt gar nicht, was es für CDs sind. Ja, das weiß ich selber nicht mehr so genau. Ach so, ja, das ist gut. Na, warte mal, wie heißt der? Michelmann ist dabei zum Beispiel. Uiuiui, war Michelmann der aus dem Dorf mit dem passenden Namen? Willig People, naja. Genau, wie Michelmann und die Willig People, naja. Ja, hört sich interessant an. Ist was für ein Gordo eigentlich, ne? Vielleicht. Ja, das Razul-Album ist zum Beispiel dabei, auf jeden Fall hörenswert. Noch einiges mehr. Jo. Ja, wir sind im Prinzip am Ende der Sendung schon angelangt. Es geht immer schneller, als man denkt. Wir haben heute sehr viel interessante Musik gehört von unseren Gästen. Interessante Einblicke in ihr Leben erhalten. Wir fanden es auch ganz toll, oder? Ja, schön hier zu sein. Ist auch gemütlich hier im Studio. Ja, ist geil. So ein Kaffee wäre nicht schlecht. Gut, ich sag mal noch das letzte Lied durch. Es erschien auf einem holländischen Drum-Bass-Label namens Counter Intelligence als die vierte Release. Sehr interessantes Label, auf jeden Fall fette Releases. Und der Name Counter Intelligence, der ist ja auch Programm. Das ist eigentlich durchweg nur cleverer Drum-Bass, kein Dancefloor-Geschrammel irgendwie. Das folgende Stück stammt von einem Produzenten namens Duck, D-A-K. Und ja, heißt Nutcase. Good shit. Alright, dann verabschieden sich in folgender Reihenfolge von euch Franz Hahnemann, Edeka, El Gordo, Adrian Barne. Macht's gut, Boys. Ja, haut rein. Ja, tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, peace out. Thank you.